Sind also die lehrende Kirche und die hörende Kirche zwei verschiedene Kirchen? Naja, auch wieder nicht. Das ist alles furchtbar kompliziert, der katholischen Lehre. Also zwei Kirchen gibt es deswegen nicht. Es gibt auch nicht drei Götter, gibt, weil es einen Vater und einen Sohn und den Heiligen Geist gibt, die drei unterschiedliche, voneinander verschiedene Personen sind. Die lehrende Kirche und die hörende Kirche sind zwei verschiedene Teile der einen und selben Kirche. Wie am menschlichen Körper das Haupt von den Gliedern verschieden ist, mit ihnen aber doch immer einen einzigen Leib bildet. Es gibt nur eine einzige Kirche, aber in der Kirche gibt es eben hier unter anderem diese Unterscheidung. Es sind noch viele andere Unterscheidungen, so wie es im Menschengeschlecht einen Unterschied gibt zwischen zwei Spezies, den Männern und den Frauen, wie die Genesis ausdrücklich und mit viel Nachdruck sagt beim Schöpfungsbericht. Als Mann und Frau schuf er sie. Masculum et Feminum, fecit Deus. Ist halt so. Braucht man keine Genera, keine verschiedenen Gender. Das ist ein kleiner, furchtbarer Blödsinn.